Kapitel 45. Als Jesus betrübt war. Ich habe einmal 7 Tage lang täglich in einer wunderbaren brasilianischen Gemeinde gepredigt. Die Gegenwart Gottes war in allen Versammlungen stark zu spüren. Abend für Abend wirkte Gott unzählige Wunder und heilte viele Kranke. Starke prophetische Worte wurden freigesetzt. Es war erstaunlich zu sehen, was Gott jeden einzelnen Tag tat. Am vorletzten Abend predigte ich wie auch die Abende zuvor. Nach der Predigt begann ich wieder für die Kranken zu beten. Ich betete für die erste Frau. Sie hatte ein verstauchtes Handgelenk und starke Schmerzen. Aber es geschah nichts. Ich tat alles, was mir einfiel, ich befahl dem Schmerz zu weichen. Ich widerstand dem Teufel. Ich bat die ganze Gemeinde aufzustehen und sich mit mir im Gebet eins zu machen. Nichts passierte. Es schien, als hätte die Gegenwart Gottes den Raum verlassen. Ich war ganz durcheinander und traurig und dachte bei mir selbst, ich werde einfach ein paar prophetische Worte Gottes weitergeben, aber Gott gab mir kein einziges prophetisches Wort. Ich sagte dem Pastor, dass ich das Treffen jetzt gleich verlassen und zum Hotel zurückgebracht werden wollte und dass ich am nächsten Tag weder Frühstück noch Mittagessen oder Abendbrot wolle, sondern den Tag über allein sein, um zu beten und zu fasten. Ich lag die ganze Nacht schlaflos auf meinem Bett. Nachdem ich einige Stunden im Gebet zugebracht hatte, füllte die Gegenwart Gottes meinen Raum. Es war, als hätte Jesus höchstpersönlich gerade mein Zimmer betreten. Er redete sehr deutlich und sagte, da gibt es 2 Dinge, die mich in den Versammlungen sehr betrübt haben. Das erste, die Menschen waren mehr an meinen Gaben und Wundern interessiert als an mir selber. Plötzlich spürte ich den Schmerz in seinem Herzen. Mir wurde klar, wie gerne er seinen Kindern Geschenke gibt, aber er wollte, dass sich ihre Aufmerksamkeit auf ihn richtet und nicht auf das, was er für sie hat. Zum Zeitpunkt dieser Versammlungen war ich schon 30 Tage ohne meine Frau unterwegs gewesen. Mir kam der Gedanke, dass ich gekränkt wäre, wenn ich nach einem ganzen Monat des Reisens nach Hause kommen und meine Frau nur nach den mitgebrachten Geschenken Ausschau halten würde. Wenn es sie nicht weiter kümmern würde, dass ich wieder da bin und ihr nur ihre Geschenke wichtig wären, würde mich das sehr verletzen und ich würde mich ausgenutzt fühlen. Genauso verhält es sich mit materiellem Segen und Wohlstand. Gott möchte uns segnen und uns Gelingen schenken, aber er möchte nicht, dass wir danach trachten. Wir sind berufen, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Das Zweite, was den Herrn betrübt hatte, war die Tatsache, dass die Menschen mich auf ein Podest gestellt hatten und so taten, als wäre ich die Quelle ihres Segens. Und ich hatte nichts dagegen unternommen, sie davon abzuhalten. Ich tat Buße und weinte bitterlich. Den nächsten Tag verbrachte ich betend und in Gottes Gegenwart in meinem Zimmer. Als ich mich auf die letzte Versammlung vorbereitete, wusste ich, dass ich die Dinge, die Gott mir offenbart hatte, in der Versammlung ansprechen musste. Ich stand vor der Gemeinde und erzählte ihr, was der Herr mir gezeigt hatte. Mein Aufruf zur Buße dauerte circa 25 Minuten. Die meisten Leute kamen nach vorn und knieten oder lagen auf dem Boden und taten unter Tränen Buße. Nach einer Weile forderte der Heilige Geist mich auf, die Leute auf ihre Plätze zurückzuschicken. Während sie zurückgingen, lud ich die Kranken ein, nach vorne zu kommen. Ich legte ihnen nicht die Hände auf, sondern sprach nur ein einfaches Gebet. Alle, die dem Aufruf gefolgt waren, mehr als 50 Personen, bezeugten, dass Gott sie übernatürlich geheilt hatte.